So, moin moin. Wir schreiben das Jahr 2020 und zwar den 18.04. Hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, eurer aller Stadt. Und wie immer am Anfang der Hinweis, diese Seite ist privat. Wir begrüßen ganz recht herzlich unsere Fruchtfliegenbestäuber und halt auch die anderen Zuhörer und das Wetter in Oldenburg ist im Moment, haben wir draußen eine Temperatur von 20 Grad laut dem Thermometer, aber das kann ja gar nicht stimmen. 14 Grad. 20 Grad ist die Innentemperatur. So, die Corona-Abstimmungen sind jetzt alle abgeschlossen und es soll jetzt... Mit den Friseuren haben sie, glaube ich, von dem 4. auf den 6. verlängert und nächste Woche fangen, glaube ich, die Schulen an und die älteren Kinder. Und dann müssen wir mal abwarten, dass sie sich nicht alle anstecken, weil sollten die sich alle anstecken, dann wird natürlich alles von vorne beginnen, zurückgerudert und dann beginnt alles von vorn. Ja, Tanz in den Mai können wir dieses Jahr wohl knicken, weil keine Veranstaltungen. Es dürfen jetzt die Geschäfte ab Montag aufmachen, die über oder bis 800 Quadratmeter. Und dann müssen wir mal abwarten, wie das alles so weitergeht. Ich sage, im Moment ist alles in der Waage und wollen wir mal hoffen, wann die nächsten Fitnessstudios oder wann die Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das ist hier unser neuer Podcast-Channel, wo wir versuchen, ein paar aktuelle Themen zu bearbeiten. Wie immer, ich werde diesen Hinweis mehrmals machen. Wir haben nichts mit der Stadt Oldenburg zu tun. Steht alles in der Info auf Facebook. Wir sind eine Truppe von mehreren Leuten und ich bin halt der Sprecher, weil halt alle immer sagen, dass meine Stimme am sympathischsten ist. Und wie gesagt, wir sind privat und machen diese Seite und diesen Podcast, weil wir Oldenburg lieben und die Anfeindungen haben ein klein bisschen zurückgenommen. Aber wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. So, das war's jetzt erstmal. Wir werden uns die nächsten Tage mal beraten, was wir hier alles veröffentlichen werden, wollen, möchten, können. Und euch allen ein schönes Wochenende. Erstmal danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass wir jede Menge neue Freunde generieren können für unsere Facebook-Seite und für diesen Podcast. Und dann sollte dieser Podcast nicht den gewünschten Erfolg haben, dann wird er auch wieder gelöscht. Thank you for listening. Have a nice day. Schönes Wochenende. Bis später. Moin moin. Hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt. Eure aller Stadt. Wie immer. Wir arbeiten nicht mit Oldenburg zusammen. Das war übrigens Uwe. Mal gucken, ob Uwe mit uns sprechen möchte. Uwe, sag mal was. Das ist ein Podcast. Uwe! Uwe, so Uwe. Wie gesagt, da hast du alte Seele. Genau, wir sind hier im Ewerzenholz. Jede Menge Fruchtfliegenbestäuber unterwegs. Brechen voll. Ja. Richtig was los hier. Ja. Ja, so schaut's aus. Was gibt's Neues? Die Geschäfte dürfen ab Montag wieder aufmachen. Uwe, unser Hauptfliegenbefruchter Bestäuber, hat gerade harten Stuhlgang. Oh, muss ich heißen lassen. Genau, und wir gehen gleich kacken gehen wir. Hey, hör mal auf. Was, ey? Musst du eigentlich immer so viel kacken oder was? Ja, Uwe weiß da nicht, dass er gleich in den Genuss kommt, dass das live online gestellt wird. Ah, scheiß ich drauf, weißt du? Uwe ist übrigens Single. 1,89 Meter groß, 45 Jahre alt. Ja, 45 Jahre. Ich gebe dir gleich mal 45. Und im Moment harten Stuhlgang. Aber wer hat das bei dem Wetter nicht? Die Sonne lacht, die Mücken zwicken, hohes Gras und nichts zu lesen. So schaut das aus. Wie gesagt, wir sind gerade hier im Ebersenholz. Wir sind Oldenburg, deine, eure, unsere Stadt. Holger. Und Uwe möchte ab sofort nach seiner wie heißt das? Santo, wenn man sich umoperieren lässt. Wohl gerade der richtige Sache. Er möchte dann Holger heißen. Santomie? Nee, Sinnetomie oder so ähnlich. Ja. Aber wie heißt das denn, wenn man sich umoperieren lässt? Das lässt du oder? Lässt Vagination. Vagination. Uwe, Uwe, das ist Uwe. Das ist unsere Hauptfruchtfliege, die immer die Sachen drüber guckt, bevor wir sie auf Oldenburg, deine, unsere, euer Stadt hochladen tun. Ja, Uwe, erzähl mal was aus deinem Leben hier. Was soll ich erzählen? Keine Ahnung. Was, wie schaut's aus mit Sex? Alles gut, ne? Lass uns mal über das Ficken reden hier. Nee. Dreilagiges Klopapier. So, wie gesagt, jetzt wieder Spaß beiseite. Oldenburg, deine, unsere Stadt. Das ist unser Podcast, der seit 2 Tagen online ist. Ich glaube, so eine Scheiße, ne? Unser Podcast ist seit 2 Tagen online. Nee. Also seit gestern 1 und 1 ist 3. Nee, okay, seit 3 Tagen ist unser Podcast, den ihr jetzt jeden Tag auf Spotify auch hören könnt. Auf Spotify, genau, Spotify. Oder halt auf Facebook, Oldenburg, deine, unsere Stadt. Oh, Lars, siehst du das Tier da vorne? Das ist ein Wildschwein. Ich sehe das Tier, genau. Im Eversenholz sind gerade die Wildschweine los. Ja, Lars, du bist ein Tier. Die ersten zwei laufen vorab hier. So, das war's jetzt erstmal live aus dem Eversenholz. Man sieht und hört sich auf Spotify oder auf Facebook. Bye.